irgendwo vom Eiffelturm. Da hab ich dich geküsst, hab noch diesen Song im Ohr, wo du wohl heute bist. Irgendwo im Louvre hängt noch immer dieses alte Bild, vor dem wir uns fast täglich sahen, als wir zwei Verliebte waren. Und heute bin ich alleine hier. Mona, Mona Lisa, wann sehen wir beide uns wieder? Alles in mir will zurück zu dir. Mona, Mona, Mona, Mona, dein Lächeln verwirrt mich, liebes Koma. Vergeht nicht, ich sagte nie au revoir, chérie. Noch gestern habe ich geträumt von einem Picknick an der Seine. Lippen taub von viel zu viel Wein. Warum ließ ich dich gehen? Dass es einen anderen gibt, konnte ich in deinen Augen sehen. Liebst du mich, dann geht's nicht. Doch du ließt mich einfach stehen vor dem schönsten Bild in Paris. Mona, Mona Lisa, wann sehen wir beide uns wieder? Alles in mir will zurück zu dir. Mona, Mona, Mona, Mona, Mona, dein Lächeln verwirrt mich, liebes Koma. Vergeht nicht, ich sagte nie au revoir, chérie. Ich glaube nicht, dass es jemals schöner war. Und mach ich die Augen zu, ist das alles wieder da.